Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Omerta. Die ganze Geschichte der Mafia. Camorra, Cosa Nostra und 'Ndrangheta. Von John Dickey. Aus dem Englischen von Irmengard Gabler. Gelesen von Gordon Petersack. Vor langer Zeit landeten drei spanische Ritter auf der Insel Favignana vor der westlichsten Spitze Siziliens. Sie hießen Osso, Mastrosso und Carcagnosso und waren auf der Flucht. Einer ihrer Schwestern war von einem hochmütigen Edelmann Gewalt angetan worden, und die drei Ritter waren aus Spanien geflohen, nachdem sie die schändliche Tat blutig gerächt hatten. In einer der vielen Höhlen und Grotten auf Favignana fanden Osso, Mastrosso und Carcagnosso Zuflucht und zudem einen Ort, wo sie den Zorn ob des ihnen widerfahrenen Unrechts in einen neuen Verhaltenskodex münden ließen und einen neuen Geheimbund gründeten. In den folgenden 29 Jahren ersannen und verfeinerten sie die Regeln der ehrenwerten Gesellschaft, ehe sie ihre Botschaft schließlich in die Welt hinaustrugen. Osso weihte sein Leben dem heiligen Georg, begab sich auf das nahegelegene Sizilien und gründete dort jenen Zweig der ehrenwerten Gesellschaft, der als Mafia bekannt werden sollte. Mastrosso wählte sich die Mutter Gottes zur Schirmherrin und segelte nach Neapel, wo er einen weiteren Zweig ins Leben rief, die Camorra. Carcagnosso schließlich verehrte den Erzengel Michael. Er überquerte die Meerenge zwischen Sizilien und dem italienischen Festland nach Kalabrien und gründete dort die 'Ndrangheta. Jedes der drei großen Verbrechersyndikate verfügt über einen eigenen Entstehungsmythos. Die Geschichte von Osso, Mastrosso und Carcagnosso beispielsweise ist die offizielle Version der 'Ndrangheta zu ihren Ursprüngen. Sie wird kalabrischen Rekruten erzählt, die dem örtlichen Clan beitreten wollen, um sich einem von Mord, Erpressung und Drogenhandel bestimmten Leben zu verschreiben. Aus historischer Sicht haben die drei spanischen Ritter in etwa so viel Substanz wie die drei Bären aus dem gleichnamigen Märchen. Die Geschichte ist purer Unsinn, wenn auch todernster, pseudosakraler Unsinn. Dabei ist die Gewalt nur die Spitze des Eisbergs. Das wahrhaft Ungeheuerliche an den Mafias in Italien ist nicht etwa die Tatsache, dass durch sie zahllose Leben, auch innerhalb der Vereinigungen, auf grausame Weise beendet wurden. Das wirklich Ungeheuerliche ist die Tatsache, dass diese Mörder im Süden Italiens eine Parallelregierung bilden. Sie unterwandern Polizei und Justiz, Stadt- und Gemeinderäte, regionale Ministerien und Wirtschaftsunternehmen. Sie verfügen auch über ein gewisses Maß an öffentlicher Unterstützung, und zwar seit der Gründung des italienischen Staates im Jahr 1861. Die Spuren der gemeinsamen Geschichte der Mafias, Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta, sind in einer gemeinsamen Sprache zu erkennen. Ein Beispiel dafür ist das Wort Omerta oder Umiltà, Demut, wie es ursprünglich hieß. In ganz Süditalien und Sizilien steht Omerta, Umiltà für ein Gesetz des Schweigens und der Unterwerfung unter die kriminelle Autorität.